am Rhein, wo uns blühen die Reben, wo deutsches Wesen und Treue gedeihen, wo kann es wohl Schöneres geben, wo das Auge der Frauen wie Sonnenschein uns leuchtet mitten ins Herz hinein. Am Rhein, am Rhein, nur möchte ich leben. Am Rhein, nur möchte ich sein. Am Rhein, nur möchte ich leben. Am Rhein, nur möchte ich. Vergehet, dies Herze bleibt dein, denn du bist mein Leben, du Mädel vom Rhein. Mädel, ich bin dir so gut, Mädel, für dich all mein Blut, wenn alles vergeht. Dies Herze bleibt dein, du Mädel, mein Mädel vom Rhein. Dies Herz